NDR 3 Hörspiel. Liebe Hörspielfreunde, das Petersburg des 19. Jahrhunderts ist der Hintergrund für die Abenteuer des Herrn Goljatkin, die Heinz von Kramer mit Martin Reinke für den Norddeutschen Rundfunk in Szene gesetzt hat. Die Vorlage lieferte Dostojewskis Roman Der Doppelgänger, ein Frühwerk des russischen Dichters, das 1846 zum ersten Mal erschienen ist. Die Abenteuer des Herrn Goljatkin. Ein szenischer Monolog nach Dostojewskis Doppelgänger. Komisch, da war mir eben noch, als ginge jemand hinter mir her. Aber jetzt ist der Mond aus den Wolken getreten und ich sehe nichts, außer dort unterm Geländer. Das trübe, schwarze Wasser der Fontanka. Oh. Ich muss ein wenig zu Atem kommen, nachdem ich dermaßen gelaufen bin. Übrigens, sollte ich gar von Nasenbluten befallen sein? Na doch wohl nicht. Wundern sollte es mich kaum. Meine Kräfte sind völlig erschöpft. Ich bin dem Tode, dem Verscheiden nah. Auch ist mir in diesem grässlichen Wetter der Gummischuh vom Stiefel abgegangen, irgendwo auf dem Trottoir im Schmutze stecken geblieben. Aber umkehren will ich deswegen nicht, denn weit Schlimmeres ist mir geschehen. Ach, dass es mein unseliges Schicksal wollte, dass ich ungeladen und auch gegen meinen Willen beim Herrn Staatsrat Berendejew eingedrungen bin, den ganzen Ball, den er für seine Tochter gab, durcheinander gebracht habe, den Damen auf den Kleidersaum getreten, die Herren umgestoßen und die göttliche Klara Olsufjewna, oh, mit mir in eine Polka gerissen, um sie vor dem Kronleuchter, der herabzustürzen drohte, zu retten, bis sie beinahe in Ohnmacht sank. Und der alte Diener Gerasimowitsch mich zur Tür komplimentierte und die Treppe hinunterwarf. Was für eine furchtbare Katastrophe, wirklich. Meine Lage ist schrecklich. Auch der Doktor, dieser Christian Ivanovich, hat mich völlig im Stich gelassen. Er mag vielleicht seine Kranken gut kurieren können, aber trotzdem ist er dumm wie ein Stück Holz. Und die Registratoren, die beiden jungen Kanzleibeamten, wie sie keine Gelegenheit auslassen, um sich über mich lustig zu machen. Ich bin von Feinden umgeben. Alles und alle haben sich gegen mich verschworen. Man will mir den gar ausmachen. Ich bin so gänzlich von meinem Unglück ergriffen und erschüttert, dass ich hier auf der Ismailowski-Brücke geradezu übers Geländer springen und mich in den Fluten der Fontanka ertränken möchte. Ja, ja, ja, in der Tat. Mein Entschluss ist unerschütterlich gefasst. Jetzt ist mir ja alles gleich. Geschehen ist geschehen. Was kann mir denn noch widerfahren? Merkwürdig. Das ist doch recht wunderbar. Da ist mir fast so gewesen, als sei jemand bei mir gestanden. In diesem Augenblicke. Dicht neben mir. Hä? Ist da wer? Niemand? Nein? Holla! Kein Laut. Ach was, es wird mir nur so vorgekommen sein, nicht wahr? Wo stehe ich denn hier? Ach ja, ja, ja, die Ismailowski-Brücke. Die brauche ich nur zu überqueren und bin schon auf dem Weg nach Hause. Auf also zur Schestilowotschnaja-Straße. Hm. Nun, es ist ja nichts Schlimmes. Vielleicht ist die Sache überhaupt nicht schlimm und niemandes Ehre ist befleckt. Vielleicht musste es so kommen. Vielleicht wird das alles sich seinerzeit gut gestalten. Und es werden gegen niemand Vorwürfe erhoben werden und alle werden gerechtfertigt dastehen. Aber das ist auch mal ein Wetter. Es wird doch keine Überschwemmung geben. Offenbar ist das Wasser sehr stark gestiegen. Horch. Horch. Und da ist noch jemand unterwegs. Aber wer kennt ihn schließlich, diesen verspäteten Wanderer? Vielleicht hat er es auch gerade auf mich abgesehen und ich bin hier die Hauptsache und er geht nicht zwecklos, sondern hat seine bestimmte Absicht und kreuzt geflissentlich meinen Weg und wird mit mir anbinden. Das allerdings wäre doch recht unangenehm. Nein, jetzt ist dieser Fußgänger ganz nah an mir vorbeigegangen. Und auch er, sehr eilig. Auch er, gekleidet wie ich, vom Kopf bis zu den Füßen eingehüllt und die gleichen trippelnden Schritte, meine eigene Art von Trab auf dem Trottoir an der Fontanka dahin. Und schon ist der Passant gleichsam aufgeschluckt vom Schneegestöber, das nun den Regen abgelöst hat. Was ist das? Aber was soll denn das heißen? Bin ich denn wirklich verrückt geworden? Halt! Warten Sie! So warten Sie doch! Ich bitte Sie! Ich wollte nur wissen, Sie wirklich... Ach, entschuldigen Sie. Ich habe mich wohl geirrt. Ah, jetzt hat er sich von mir abgewandt und scheint seinen Weg fortzusetzen. Tatsache ist aber, dass, als das Licht der Laterne vollständig auf seine Gestalt fiel, dieser Unbekannte mir gewissermaßen bekannt vorkam. Jawohl, ich erkannte diesen Menschen, erkannte ihn fast mit Sicherheit. Ich muss ihn häufig gesehen haben. Irgendwann diesen Menschen, sogar erst ganz vor kurzem. Wo war das doch gewesen? Etwa gestern? Übrigens, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Nichts Besonderes, recht ordentlich, vielleicht voll guter Eigenschaften, selbstverständlich. Aber eben ein gewöhnlicher Mensch wie alle anderen Menschen. Ich zum Beispiel. Ach, der widerwärtige kleine Hund. Willst du wohl, zieh ab. Ist er wieder, mein Unbekannter. Und nun hastet er über den Niewski-Prospekt und biegt in die Litejnaja Straße ein. Das heißt, er kommt mir nicht mehr entgegen, sondern scheint sich in derselben Richtung zu bewegen wie ich. Nur ist er mir immer beträchtlich voraus. Da, jetzt läuft er durch die Italianskaja Straße. Gleich sind wir in der Schestilowodschnaja. Vergeblich ihn einzuholen. Schon steht er vor dem Haus, in welchem ich wohne. Die Klingel. Das Kreischen des eisernen Riegels. Das Pförtchen, er bückt sich, schlüpft hinein, ist verschwunden. Hinterher, hinterher, rasch, ehe der brummende Hausknecht das Pförtchen wieder zuschlägt. Seltsam, seltsam, dass er nicht über die Abfälle stolpert, der Fremde, und stürzt. Auf allen Absätzen ist eine Menge Gerümpel aufgehäuft. Ja, es scheint, dass er unsere Treppe genau kennt und dort... Meine Wohnung. Er klopft, es wird geöffnet. Petruschka empfängt ihn mit einer Kerze in der Hand. Immer noch ist er mir ein paar Schritte voraus. Petruschka, ohne mich zu erwarten und zu begrüßen, hat sich bereits zurückgezogen. Durch den Flur also und über die Schwelle meines Zimmers. Himmel. Himmel, als hätte mich der Donner gerührt, ja. Der Atem stockt mir. Der Kopf schwindelt. Der da auf meinem eigenen Bette sitzt, leise lächelt, die Augen ein wenig zusammenkneift und freundschaftlich mir zunickt. Entsetzlich, das ist kein anderer als ich selbst. Goljatkin selbst. Ein anderer Goljatkin, aber vollständig derselbe wie ich selbst. Mit einem Wort, was man nennt, mein Doppelgänger. In jeder Beziehung. Acht Uhr, Herr. Hier ist das Frühstück. Er weiß es. Er weiß es, er weiß alles. Petruschka, dieser Tauge, nichts. Na, denn einen guten Morgen, Herr. Gott weiß, wie dieser Schlingel jetzt die ganze Sache ansieht. Er schweigt. Naja, macht sich aber gewiss seine eigenen Gedanken darüber. Schließlich ist er nicht schon längst klar, dass meine Feinde etwas gegen mich planen und dass der da mit ihnen unter einer Decke steckt. Aber was? Was haben sie vor? Vielleicht beabsichtigen sie nur, mich zu erschrecken. Und wenn sie sehen, dass ich nicht darauf reagiere, nicht protestiere, sondern mich ganz ruhig verhalte, alles ruhig ertrage, so werden sie auch aufhören. Von selbst aufhören. Und sogar die Ersten sein, die aufhören. Da ist es doch besser, noch ein Weilchen hier zu bleiben und zu warten. Mögen Sie sich ohne mich behelfen. Ich will heute hier bleiben, neue Kraft sammeln, mich erholen, über diese ganze Geschichte ordentlich nachdenken und dann den richtigen Augenblick erpassen und Sie alle durch mein Erscheinen überraschen. Zum Teufel mit dem Frühstück. Ich mag heute nicht zu mir nehmen. Überdies bin ich krank. Selbstverständlich bin ich krank. Unbedingt krank. Wer will sagen, dass ich nicht krank wäre? Ich habe ja Rückenschmerzen und Husten und Schnupfen. Und schließlich darf ich bei diesem schlechten Wetter schlechterdings nicht ausgehen, unter gar keinen Umständen. Ich könnte ernstlich krank werden und am Ende gar sterben. Ja, die Sterblichkeit ist zurzeit überhaupt eine besonders große. Nein. Was wird Andrei Filipowitsch sagen? Ein Verweis, um Gottes Willen, ein Verweis wegen Nachlässigkeit im Dienste. Mindestens das habe ich zu erwarten. Mensch, ich muss mich beeilen, mich waschen, rasieren, kämmen, schnell, schnell, schnell, schnell die Uniform anziehen und alles Übrige. Und einige Akten ergreifen und stantepede nach der Kanzlei eilen. Guten Tag, Andrei Filipowitsch. Ja, setzen Sie sich. Goljatkin sind zwar heute ein wenig spät gekommen, aber das macht nichts. Wir wollen darüber hinwegsehen. Ich bringe Ihnen hier einen Neuling. Kommen Sie hierher. Nehmen Sie Platz, Herrn Goljatkin, gegenüber. Ja. Mit Arbeit werden Sie sofort versehen. Verzeihen Sie, wenn ich mir die Freiheit nehme. An die Arbeit, meine Herren, an die Arbeit. Was ist das denn nun? Ist es ein Traum oder nicht? Wie ein Ei dem anderen. Wer könnte noch wagen zu entscheiden, wer eigentlich der wirkliche Goljatkin und wer der falsche sei? Wer der Alte und wer der Neue? Wer das Original und wer die Kopie? Ist es Wirklichkeit oder eine Fortsetzung des gestrigen Erlebnisses? Aber mit welchem Rechte geschieht eigentlich dies alles? Wer hat die Anstellung eines solchen Beamten gestattet? Wer hat dazu die Berechtigung erteilt? Schlafe ich? Träume ich? Goljatkin, was soll das? Wo wollen Sie denn hin? Goljatkin, muss man Sie daran erinnern, was Ihre Pflichten sind? Nun, lieber Freund, was macht die Gesundheit? Oh, Gott sei Dank, Anton Antonowitsch, ich bin ganz gesund. So. Ich hatte schon geglaubt, Sie wären nicht wohl. Ach, übrigens wäre das ja auch kein Wunder. Im Gegenteil, es herrschen jetzt allerlei ansteckende Krankheiten, wissen Sie? Ja, ja, ich weiß, Anton Antonowitsch, aber das ist nicht der Grund, weswegen ich... sehen Sie, ich... Ja? Ich weiß nicht einmal, von welcher Seite ich diese Sache anfassen soll, Anton Antonowitsch. Ja, was meinen Sie? Ich habe Sie, wissen Sie, ich glaube, Ihnen sind sogar Tränen in die Augen getreten. Ich weiß wirklich nicht, Anton Antonowitsch. Hier, da ist ein Beamter, Anton Antonowitsch. Ja, ich verstehe immer noch nicht. Ich will sagen, Anton Antonowitsch... Es ist hier ein neu eingetretener Beamter. Ja, ja, freilich, ein Namensvetter von Ihnen. Wie? Ich sage, ein Namensvetter von Ihnen. Er heißt ebenfalls Goljatkin. So. Ist er kein Verwandter von Ihnen? Aber nein, nein, Anton Antonowitsch, ich... Wissen Sie, was ich Ihnen raten möchte, Jakob Petrowitsch? Sie sollten zu einem Arzt gehen und den befragen. Sie sehen ganz krank aus, besonders Ihre Augen. Wissen Sie, Ihre Augen haben so einen... besonderen Ausdruck. Nein, nein, nicht doch, Anton Antonowitsch. Ich fühle allerdings, das heißt, ich wollte Sie fragen, wie es mit diesem Beamten steht. Wieso? Naja, das heißt, haben Sie an ihm nicht etwas Besonderes bemerkt, Anton Antonowitsch? Etwas sehr Auffälliges. So, inwiefern? Ich meine zum Beispiel eine überraschende Ähnlichkeit mit jemand, Anton Antonowitsch. Das heißt, zum Beispiel... mit mir? Ja, ja, allerdings, Sie haben recht. Die Ähnlichkeit ist wirklich erstaunlich. Sie urteilen ganz richtig. Sie ist so groß, dass man wirklich den einen für den anderen nehmen kann. Es ist ein Wunder. In der Tat, ein Wunder. Sagen Sie mal, Jakob Petrowitsch, Sie sind ja wohl nicht hier geboren wie... Nein. Ja, er ist auch kein Hiesiger. Vielleicht stammt er aus demselben Orte wie Sie. Gestatten Sie eine Frage. Wo hat Ihre Mutter meistens gelebt? Sie sagten, Anton Antonowitsch, er ist kein Hiesiger. Ja, allerdings. Er ist nicht von hier, aber wirklich. Es ist ein reines Wunder. Beunruhigen Sie sich übrigens nicht. So etwas kommt vor. Wissen Sie, da muss ich Ihnen etwas erzählen. Ganz dasselbe begegnete meiner Tante von mütterlicher Seite. Die sah sich auch vor ihrem Tode doppelt. Nein. Ich entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Anton Antonowitsch. Ich wollte mich erkundigen, was es mit diesem Beamten für eine Bewandtnis hat. Das heißt, aus welchen Gründen er hier ist. Ja, er ist anstelle des verstorbenen Semjon Iwanowitsch hier. In dessen vakanten Platz ist er eingerückt. Ein Beamter wie andere. Und es scheint ja, dass er ein tüchtiger Arbeiter ist. Er sagt, er heiße Goljatkin und er sei nicht von hier und er sei Titularrat. Er hat persönlich mit seiner Exzellenz gesprochen. Ja, und wie hat sich seine Exzellenz dazu gestellt? Ja, selbstverständlich hat er auch eine Empfehlung mitgebracht. Ohne eine solche wäre es ja nicht gegangen. Es muss ein kluger Mensch sein. Jedenfalls sagt man, seine Exzellenz habe mit Andrei Filippowitsch zusammen gelacht. Mit Andrei Filippowitsch gelacht? Jawohl, er habe... gelächelt und habe gesagt, es sei in Ordnung und er sei seinerseits nicht abgeneigt, wenn er nur seine dienstlichen Obliegenheiten treu erfüllen wolle. Anton Antonowitsch, seine Exzellenz! Ja, sofort. Sofort, Andrei Filippowitsch, ich komme sofort. Bitte entschuldigen Sie mich, Jakob Petrowitsch, und denken Sie immer, Sie sind, soviel ich davon verstehe, in keiner Weise schuld daran. Was gibt es nicht alles für Wunderdinge auf der Welt? Mutter Natur ist freigebig und Sie... werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden das nicht zu verantworten brauchen. So geht es in der Welt. Ein unerwarteter Umschwung der ganzen Sache. Auch das Wetter hat sich aufgeklärt. Kälte und Schlittenfahrt. Oh. Die Kälte taugt für den Russen. Der Russe verträgt sich mit der Kälte prächtig. Ich liebe den Russen. Auch ein bisschen Schnee ist da. Der erste Spurschnee, wie ein Jäger sagen würde. Ja, ja, da müsste man im ersten Spurschnee auf die Hasenjagd gehen. Ei, wei, na, wenn's nicht ist. so schadet's auch nicht. Übrigens, wir wollen noch einen Tag warten und uns dann erst freuen. Was ist denn eigentlich los? Also, da ist ein ebensolcher Mensch wie du. Ein ganz ebensolcher, aber auch große Männer haben manchmal ihre Wunderlichkeiten gehabt. Es ist sogar aus der Geschichte bekannt, dass der berühmte Suworow, welcher Napoleon besiegte, wie ein Hahn krähte. Ja, das tat er alles aus Politik. Auch große Feldherren. Aber was sollen hier die Feldherren? Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch und weiter nichts. Ich bin kein Intrigant und ich bin stolz darauf. Mein Charakter ist rein, aufrichtig, anständig, freundlich, sanft. Verzeihen Sie, wenn ich mir die Freiheit nehme. Sie. Ja. Immer Sie. Mein Herr, es scheint, dass wir verschiedene Wege haben. Ich bin sogar überzeugt davon. Ich bin auch überzeugt, dass Sie mich vollständig verstanden haben. Ich möchte gerne... Ich hoffe, Sie werden mich großmütig entschuldigen. Ich weiß nicht, an wen ich mich hier wenden soll. Meine Umstände... Ich hoffe, Sie werden meine Dreistigkeit verzeihen. Es schien mir sogar, als ob Sie heute Morgen von Mitleid bewegt Anteil an mir nehmen. Ich meinerseits habe mich gleich beim ersten Blick zu Ihnen hingezogen gefühlt. Wenn ich es wagen könnte zu hoffen, dass Sie, Jakob Petrowitsch, mir gütiges Gehör schenken würden. Wir sind hier nicht ungestört. Wir wollen lieber in meine Wohnung gehen. Wir wollen jetzt auf die andere Seite des Nevski hinübergehen. Und dort werden wir beide bequemer gehen können. Und dann sollten wir eine Seitengasse einschlagen. Das wird das Beste sein. Schön. Schlagen wir eine Seitengasse ein, wenn es Ihnen so gefällig ist. Befehlen Sie, dass ich 2 Portionen Mittagessen hole? Ja, ich weiß es nicht, Petruschka. Oh mein Gott, wie niedergeschlagen. Ja, das schadet nicht. Das hat vielleicht sein Gutes. Hol 2 Portionen, mein Lieber. Ja, 2 Portionen, das sagt sich so leicht. Die Herren müssen es ja nicht selber schleppen. Und verzeihen Sie... Ja, verzeihen Sie, dass ich... Gestatten Sie übrigens die Frage, wie ich Sie nennen darf. Ich heiße Jakob Petrowitsch. Jakob Petrowitsch? Ja, ganz richtig. Ich bin Ihr Namensvetter. Ja, gestatten Sie mir die Frage, welchem Umstand ich die Ehre zu verdanken habe... Da ich Ihre Großmut und Wohltätigkeit kenne, so habe ich es gewagt, mich an Sie zu wenden und Sie um Ihre Bekanntschaft und Gönnerschaft zu bitten. Sie setzen mich in Verlegenheit. Womit könnte ich denn, das heißt, in welcher Beziehung kann ich Ihnen denn eigentlich mit irgendetwas dienen? Ich fühle mich hier ganz wie verloren, Jakob Petrowitsch. Ich bin arm, habe sehr viel gelitten, Jakob Petrowitsch, und bin hier noch neu. Und da ich erfahren hatte, dass Sie zu den Ihnen angeborenen vortrefflichen Eigenschaften Ihrer schönen Seele auch noch mit mir denselben Namen führen und aus demselben Ort stammen, so entschloss ich mich, mich an Sie zu wenden und Ihnen meine schwierige Lage vorzutragen. Ja, gut. Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen darauf erwidern soll. Wissen Sie, wir wollen nach Tische darüber reden. So, das Essen für die Herren. Ich habe den großen Korb nehmen müssen. Ja, setzen wir uns, mein Freund. Greifen Sie zu. Ja. Und wenn Sie wüssten... Edler Herr, wie ich unschuldig habe leiden müssen. Ein plötzlicher Wechsel der Person meines Chefs. Ein Revisor dann. Und wie ich infolge verschiedener Intrigen meiner Feinde meine Stelle verloren habe. Wein, Petruschka, Wein. Und schenk uns gleich ein. Und zu Fuß nach Petersburg gewandert. Und hier in Petersburg viel Not. Prost. Viel Elend. Prost, mein Freund. Prost. Lange erfolglos. Eine Stelle gesucht. Mich auf das Kümmerliste beholfen. Beinahe auf der Straße gewohnt. Altes, vertrocknetes Brot gegessen. Prost, mein Freund. Prost, Prost. Und dazu meine Tränen geschluckt. Auf dem nackten Fußboden geschlafen und endlich einen Wohltäter gefunden, einen wahrhaft guten Menschen. Protektion. Rettung. Petruschka, Hilfe. Petruschka, bring uns rum und Wodka und Schnäpse. Ja, trink, ja, mein Freund, trink. So hat aller Kummer ein Ende. Jakob. Und so sollt es jedu mein vergessen, niemals doch vergess ich dein. Viel begibt sich wohl im Leben, doch vergiss auch du nicht mein. Jakob Petrovic, ja. Du und ich, wir passen zusammen. Ja, ja. Wir beide. Jakob Petrovic, wir wollen leben wie die Fische im Wasser. Ja, wie die Fische im Wasser, ja. Wie zwei leibliche Brüder. Jawohl. Ja. Komm mal, mein Herz. Jakob Petrovic. Lieber Jakob, zieh für einige Zeit zu mir. Oder auch für immer. Wie denkst du darüber, Bruder? Reg dich nicht darüber auf und murre nicht darüber, was das zwischen uns jetzt ein so sonderbares Verhältnis besteht. Zu murren ist Sünde, Bruder. Die Natur hat es so gewollt und Mutter Natur ist freigebig. Ja, so ist das, Jakob. Bruder, ich sag das, weil ich dich liebe. Ich liebe dich brüderlich. Aber wir beide, lieber Jakob, wir beide, wir wollen mit List verfahren und unsererseits Minen anlegen, ja, ja. Und es unseren Feinden gehörig besorgen. Hoppla, halt mich, Bruder, fest. Es Petruschka, sich alles, es Petruschka, richte ein Bett für meinen Freund und dann leg dich schlafen. Ja. Ja? Leg dich schlafen, morgen um 8. Um 8 Uhr weckst du mich. Ja, ja, ja. Morgen um 8 hörst du Petruschka, verstehst du? Ja, ich werde schon daran denken. Große Sache. Petruschka, ich sag das ja nur so, damit du auch ruhig und glücklich sein kannst. Siehst du, wir alle sind jetzt glücklich. Und dann möchte ich, dass auch du ruhig und glücklich wärst. Ja, ja. Jetzt aber wünsche ich dir gute Nacht. Schlaf dich aus, Petruschka, schlaf dich aus. Ja? Es hat ein jeder von uns seine Mühe und Arbeit. Ja, weiß Gott. Oh. Na, Weißt du, lieber Freund, mach dir keine Gedanken darüber. Du bist aber betrunken, mein Täubchen. Jakob Petrovic, du Lump, du armer Schlucker, du ein richtiger Jatkin. Dass du ein armer Schlucker bist, besagt ja schon dein Familienname. Worüber freust du dich denn? Und morgen wirst du ja weinen, du Plärliese. Was soll ich mit dir anfangen? Ich hab des Guten zu viel getan und brummt mir der Kopf. Ich bin betrunken. Und du hast dich auch nicht beherrschen können, du Dummkopf. Was hast du für einen Haufen dummes Zeug zusammengeschwatzt? Ja, so ist das, du Halunke. Ein unangenehmes Bild, wie er da liegt. Der reine Spott. Der reine Spott. Das steht fest. Der Tölpel, habe ich mich gestern benommen. Nanu, wo ist denn mein Gast? Und auch das Bett, auf dem er geschlafen, ist aus dem Zimmer verschwunden. Was stellt denn das vor? Wie geht denn das zu? Was soll denn dieses neue Ereignis jetzt bedeuten? Petruschka! Hey! Petruschka! Na. Wo brennst denn? Petruschka, wo ist der? Wo ist der? Ja, der Herr ist nicht zu Hause. Du Dummkopf. Ich bin doch dein Herr, Petruschka. Ja, dann. Der andere ist schon vor anderthalb Stunden weggegangen. Er hat nicht warten wollen. Na gut. Na gut, wir werden ja sehen. Wir werden seinerzeit, wenn wir das alles durchschauen. Oh, Herr, du mein Gott, Herr, du mein Gott. Warum habe ich ihn eingeladen? Wozu habe ich das alles getan? Ich stecke ihn ja selbst meinen Kopf in die Schlinge. Ich ziehe die Schlinge selbst zu. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm steht meine Sache, Herr, du Gott. Ich Dummkopf, ich verdammter Dummkopf. Kannst du nicht lernen, wie du dich benehmen musst? Kannst du nicht endlich zur Vernunft kommen? Jetzt ist es 9:15. Und es ist Zeit zu gehen. Aber was wird denn geschehen? Was wird mir passieren? Es wäre doch gut, wenn ich erfahren könnte, was für ein Ziel eigentlich diese ganze Bande im Auge hat und welches der erste Schritt ist, den sie unternehmen wollen. Sehen Sie sich doch gefälligst vor. Sie hätten mich ja glatt umstoßen können. Ja, tut mir leid. Ein blinder Eifer. Tut mir leid, mit einem besonderen Auftrage betraut. Ach, Sie sind es. Jakob Petrowitsch. Ja, später. Entschuldigen Sie mich, sagen Sie mir später, was Sie wünschen. Aber erlauben Sie, Jakob Petrowitsch, ich meine, Sie... Was gibt es denn? Sagen Sie schneller, was Sie wünschen. Also ich muss Ihnen sagen, Jakob Petrowitsch, dass ich über Ihr Benehmen erstaunt bin. Ja. Ein Benehmen, wie ich es ja wohl nicht erwarten Alles konnte. Alles hat seine gewiesene Form. Melden Sie sich bei dem Sekretär seiner Exzellenz und wenden Sie sich dann, wie es in der Ordnung ist, an den Herrn Kanzleivorsteher. Haben Sie eine Bittschrift? Ich weiß gar nicht, Jakob Petrowitsch, Sie setzen mich einfach in Verwunderung, Jakob Petrowitsch. Sie erkennen mich gewiss nicht oder Sie machen infolge Ihres angeborenen heiteren Temperaments einen Scherz. Ach, Sie sind es. Also Sie sind es. Ja, also. Haben Sie gut geschlafen? Und wieso sind Sie denn noch nicht in Ihrem Dienstlokal? Ist das eine tolle Geschichte? Ist das eine tolle Geschichte? Was soll das nur vorstellen? Übrigens habe ich so etwas ja schon lange geahnt, dass er mit besonderen Aufträgen werde betraut werden. Haben Sie Ihr gestriges Aktenstück fertiggestellt, Jakob Petrowitsch? Haben Sie es hier? Jawohl. Gut, ich erkundige mich deswegen danach, weil Andrei Filippowitsch schon zweimal danach gefragt hat. Seine Exzellenz kann das Aktenstück jeden Augenblick verlangen. Es ist fertig. Na, das ist schön. Anton Antonowitsch, ich meine, ich habe meine Pflicht immer ordnungsgemäß erfüllt, mit Freude und mit Sorgfalt, immer. Aber ich weiß auch, dass Übelwollen und Neid täglich ihre widerwärtige Nahrung suchen und niemanden verschwunden werden. Ich verstehe nicht ganz, was wollen Sie denn mit diesen Andeutungen sagen? Ich bin im Staatsdienst grau geworden, mein Herr. Ich lasse mir auf meine alten Tage keine Grobheiten sagen. Nein, Anton Antonowitsch, ich behandle ja nur das Thema. Das heißt, ich stelle den Gedanken hin, Anton Antonowitsch, dass die Menschen, die eine Maske tragen, heutzutage recht häufig geworden sind und dass es jetzt schwer ist, unter der Maske einen Menschen zu erkennen. Ja, wissen Sie, so schwer ist das nun gerade nicht. Aber wir wollen diese Sache vorläufig abbrechen. Ich für meine Person habe auch keine Zeit mehr. Ihre Angelegenheit wird, wie ich annehme, bald und rechtzeitig zur Klarheit gelangen. Und dann werden Sie selbst sehen, gegen wen Sie Ihre Vorwürfe zu richten und wen Sie anzuklagen haben. Und deshalb, ich bitte Sie jetzt ganz ergebenst, mich mit weiteren privaten Erörterungen und Gesprächen, die der dienstlichen Tätigkeit eintreten, zu verschonen. Anton Antonowitsch, nein. Goljatkin, halten Sie sich! sich mit ihrem Schriftstück bereit. In Kürze werden wir uns in das Arbeitszimmer seiner Exzellenz begeben. Die Papiere, Jakob Petrowitsch, die Papiere, seine Exzellenz hat danach gefragt. Haben Sie sie auch in Bereitschaft? Andrej Filipowitsch wartet auf Sie. Das weiß ich auch ohne Sie, dass er auf mich wartet. Nein, Jakob Petrowitsch, ich bin nicht so, durchaus nicht. Ich bin Ihnen zugetan von herzlicher Teilnahme. Mit dieser Teilnahme bitte ich Sie, ergeben es mich zu verschonen. Sie müssen selbstverständlich einen Umschlag herummachen, Jakob Petrowitsch, und bei der dritten Seite ein Lesezeichen einlegen. Jetzt geben Sie mir doch endlich die Papiere zurück. Ja, aber das ist ja ein Tintenfleck. Jakob Petrowitsch, haben Sie denn nicht den Tintenfleck bemerkt? Goljatkin, es ist soweit, kommen Sie! Ja, sofort, ja. Andrej Filipowitsch. Nein, erst der Tintenfleck. Ich selbst werde ihn mit dem Federmesser beseitigen. Ich bitte Sie, da ist doch überhaupt kein Tintenfleck, soweit ich sehe, ist doch da überhaupt gar kein. Sogar ein gewaltiger, da sehen Sie mit dem Federmesser, so, das wird sofort erledigt sein. Ich komme. Ja, aber was tun Sie denn da? Jetzt geben Sie gleich die Papiere, bitte. Ich bringe sie, seine Exzellenz, ich bringe sie. Meine Papiere, mein Schriftstück. Seine Exzellenz. Nun, Goljatkin, Ihr neuer Kollege, der Herr Goljatkin, alle Achtung, seine Arbeit hat die Erwartungen seiner Exzellenz beinahe übertroffen, ist wirklich zum festgesetzten Termin rechtzeitig fertig geworden. Also, seine Exzellenz ist außerordentlich zufrieden, hat dem Herrn Goljatkin seinen warmen Dank ausgesprochen und gesagt, er werde sich bei vorkommender Gelegenheit dessen erinnern und es nicht vergessen. Andrej Filipowitsch, ich muss aber dringend dazu bemerken... Ja, in privater Sache? Gewissermaßen, ja. Herr Goljatkin, bedauere, ich habe sogar für meine eigenen notwendigen Angelegenheiten keine freie Minute. Exzellenz! Ich muss unbedingt seine Exzellenz sprechen! Seine Exzellenz hat weder für Sie noch für irgendjemanden Zeit. Das Beste wird sein, wenn ich's von einer anderen Seite betrachte. Und weit besser noch wäre, wenn die ganze Sache überhaupt eine harmlose Aufklärung fände. Es ist wahrscheinlich nur so eine Einbildung von mir gewesen. Oder die Sache hat ganz anders ausgesehen, als sie sich tatsächlich zu verhalten schien. Oder ich bin gar selbst hingegangen, gewiss. Und ich habe mich da irgendwie für einen ganz anderen gehalten. Kurz, es ist eine ganz wunderliche Geschichte. Nun, wie haben wir das gemacht, Jakob Petrowitsch? Verdiene ich kein Lob? Ich weiß nicht, mein Herr, wie ich mir jetzt Ihr sonderbares Benehmen gegen mich erklären soll. Schön, fahren Sie fort. Hören wir nur, was er zu sagen hat, meine Herren. Die Dreistigkeit und Unverschämtheit Ihres Benehmens gegen mich im jetzigen Augenblick dienen noch mehr zu Ihrer Überführung, mein Herr, als alle meine Worte. Hoffen Sie nicht, Ihr Spiel zu gewinnen. Ihr Spiel steht schlecht. Nun, Jakob Petrowitsch, dann sagen Sie mir doch einmal, wie haben Sie geschlafen? Sie vergessen sich, mein Herr. Ich hoffe, dass Sie Ihren Ton ändern werden. Oh, mein liebes Seelchen. Jetzt rühren Sie mich nicht an. Was machst du denn für Streiche, Brüderchen, Jakob Petrowitsch? Was machst du denn für Streiche? Du hast mir ja vorgeschlagen, wir wollten zusammen intrigieren, Jakob Petrowitsch. In der Tat, meine Herren, er betrachtet Sie alle als seine, als unsere Feinde. Ja. Jawohl, die stecken alle unter einer Decke. Einer hilft dem anderen und einer hetzt den anderen gegen mich auf. Aber warte nur, Freundchen, warte nur. Du wirst mir nicht entgehen. Du wirst seinerzeit schon deine Strafe erhalten. Die Tränen der Schafe werden dem Wolf teuer zu stehen kommen. Annahme eines falschen Namens und unverschämtes Benehmen, mein Herr, verhelfen in unserem Zeitalter nicht zum Erfolge. Ganz anderen Leuten habe ich nicht gestattet, mich zu beschmutzen. Umso weniger werde ich es erlauben, dass ein so heruntergekommener Mensch das versucht. Ich bin kein alter Lappen, mein Herr. Ich bin kein alter Lappen. Petruschka! Petruschka! Ja, wo brennt's denn, Herr? Petruschka, diesen Brief, in dem ich meinem Feinde seine ganze Bosheit offenbare. Nimm ihn und trage ihn in die Kanzlei. Und da suchst du den diensthabenden Beamten, den Gouvernementssekretär Wachramee, verstehst du? Ja, kannst du nicht sagen, jawohl, Herr, also eine Empfehlung an ihn und er möchte doch bitte gütigst in dem Adressenverzeichnis unserer Behörde nachsehen, wo der Titularrat Goljatkin wohnt. Hä? Ja, erkundige dich bei ihm nach der Adresse und bringe in Erfahrung, wo der neu eingetretene Beamte Goljatkin wohnt. Ja, ist auch sehr wohl. Frage nach der Adresse und bestelle dann diesen Brief an die Adresse, verstehst du? Ja. Was lachst du denn, du Tölpel? Ja, worüber sollte ich wohl lachen? Das geht mich ja nichts an. Ich kümmere mich um nichts. Unser einer hat nichts zu lachen. Hole der Teufel diese ganze Geschichte. Wozu ist denn das alles passiert? Gerade das. Ausgerechnet das, als ob nicht irgendetwas anderes hätte passieren können. Hol der Teufel diese ganze Geschichte. Wozu war das denn nötig? Was war denn für eine besondere, keinen Aufschub vertragende Notwendigkeit vorhanden, Herr, du mein Gott, was hat uns der Teufel da für eine Grütze gekocht? Übrigens ist mit Worten dabei nicht zu helfen, da muss eben gehandelt werden. Petruschka! Petruschka! Wo brennt's denn schon? Petruschka, wieder? Bist du bei dem Sekretär Wachramejew gewesen? Ja. Und hat er dir die Adresse gegeben? Ach, er hat mir auch die Adresse gegeben. Aha. Die Adresse hat er mir gegeben. Ja, und also? Netter. Ja, freundlicher Beamter. Ja, wo wohnt er denn nun, dieser Goljatkin, dieser Titularrat Goljatkin? Ja, er sagte, Goljatkin findest du in der Schestila-Wutschneer-Straße. Wenn du hinkommst, sagt er, in die Schestila-Wutschneer-Straße, dann rechts die Treppe hinauf, im vierten Stock da. Da wirst du Goljatkin finden. Ach du Schurke, du Kanaille, das bin doch ich. Da redest du ja von mir. Es gibt doch einen anderen Goljatkin. Ich rede von dem anderen, du Schurke. Ja, meinetwegen. Was kümmert das mich? Meinetwegen. Aber der Brief, der was Brief. Was für ein Brief? Ja, der Brief. Das ist gar kein Brief gar gewesen. Ich habe überhaupt keinen Brief gehabt. Ja, aber, wo ist die Sache? Ja, wo warst du denn die ganze Zeit, du Schlingel? Bei guten Leuten, da gibt's gut zu trinken. Und gute Leute leben ehrenhaft. Gute Leute leben ohne Falschheit. Die sind niemals doppelt, ja. Die sind niemals doppelt. Die versündigen sich nicht gegen Gott und gegen ehrenhafte Leute. Da, auf dem Tisch. Was ist das? Nein, keine Täuschung. Keine Illusion, ein Brief. Ein richtiger Brief. Zweifellos ein Brief und an mich adressiert. Gewiss hat ihn dieser Schurke gebracht, dahin gelegt und dann vergessen. Ja, gewiss. Gewiss ist es alles so zugegangen. Gewiss wird es genau so zugegangen sein. Übrigens habe ich mir das alles vorher gedacht. Und alles, was jetzt in dem Brief stehen wird, habe ich mir ebenfalls vorher gedacht. Geehrter Herr, Jakob Petrowitsch, Ihr Diener ist betrunken. Was mich jedoch nicht weiter verwundert, da es ja Ihr Diener ist. Meine Beziehungen zu Ihnen beabsichtige ich mit dem heutigen Tage abzubrechen. Ich verfahre so deshalb, weil Sie nach der Angabe verständiger Leute alles Ehrgefühl und allen guten Ruf verloren haben und für die Moralität unschuldiger, noch nicht infizierter Leute gefährlich geworden sind, denn gewisse Personen leben nicht nach den Geboten der Wahrhaftigkeit und dazu sind ihre Reden trügerisch und ihre wohlwollende Miene verdächtig. Zum Schlusse meines Briefes erkläre ich Ihnen, geehrter Herr, dass die Ihnen bekannte Person, deren Namen Sie auf so perfide Weise zu verunglimpfen suchen, die volle Hochachtung wohlgesinnter Leute genießt, zudem ein heiteres, angenehmes Wesen hat, wie im Dienste, so auch im Verkehr mit allen vernünftig denkenden Leuten reüssiert, ihrem Wort und der Freundschaft treu bleibt und nicht hinter dem Rücken diejenigen beleidet, mit denen sie öffentlich in freundschaftlichen Beziehungen steht. Hochachtungsvoll, Endpunkt, Vachlamejew. Na, warte, warte, du. Euch will ich's zeigen. Geehrter Herr Nestor Ignatjewitsch Vachlamejew. Ausrufezeichen. Alles hat seine Grenzen, Komma. Und wenn dies ein Scherz ist, Komma, so ist es ein unziemlicher Scherz. Komma, ja, ich will noch mehr sagen. Doppelpunkt, ein ganz unmoralischer Scherz. Semikolon. Deshalb erlaube ich mir, Komma, Ihnen zu versichern, Komma, geehrter Herr, Komma, dass die Unschuld schon durch Ihre Unschuld stark ist, Komma, dass die Schamlosigkeit, Komma, die Frechheit und die empörende Familiarität mancher Personen früher oder später sich das Brandmal allgemeiner Verachtung zuziehen werden. Komma, und dass diese Personen an der Nichtswürdigkeit und Verderbtheit ihres eigenen Herzens zugrunde gehen müssen. Punkt. Hochachtungsvoll. J. Goljatkin. Ja. Ja. Geehrter Herr Jakow Petrowitsch, entweder Sie oder ich, aber nebeneinander haben wir nicht Platz. Stellen Sie darum sofort Ihr sonderbares, lächerliches und zugleich ganz unglaubliches Bemühen, als mein Zwillingsbruder zu erscheinen, ein. Andernfalls bin ich entschlossen, auch vor den äußersten Maßregeln nicht zurückzuschrecken. Ich lege die Feder hin und werde warten. Im Übrigen verbleibe ich zu Ihren Diensten, auch mit der Pistole. J. Goljatkin. Petruschka! Petruschka! Immer noch nicht, hallo, die wahre Feuersbrunst. Petruschka, diese beiden Briefe umgehend expedieren. Was, mitten in der Nacht? Na bitte, dann eben mitten in der Nacht. Vielleicht wird alles sich doch noch gut gestalten und die Sache sich irgendwie recht schieben. Etwas Besonderes liegt ja überhaupt nicht vor. Das Ganze ist ja so jämmerlich, wirklich jämmerlich ekelhaft. Das heißt, beinahe ekelhaft. Oh, was für ein Charakter dieser Mensch. So ein spaßhaftes, unangenehmes Wesen. Was für ein Schuft. Eine solche Wetterfahne. Ein Liebediener und Schmarotzer. So ein echter Goljatkin. Am Ende wird er sich gar noch schlecht führen und meinen Familiennamen beflecken. Oh, nein, ist das eine Heimsuchung. Ach du mein Herrgott. Ist das ein Unglück. Also ich behaupte, meine Freunde, ich, der sozusagen jüngere Goljatkin, dass dieser sozusagen ältere Goljatkin gar nicht das ist, überhaupt nicht das, was er zu sein scheint, was er zu sein vorgibt, sondern ein gänzlich anders beschaffener Mensch. Ein Mensch, nun ja, eben ganz anders beschaffen und mithin nicht befugt und nicht berechtigt, sich in der Gesellschaft von Leuten mit anständiger Denkweise und feinen Umgangsformen zu bewegen. Nein, das darf nicht sein. Das darf doch nicht sein. Andrei Filipowitsch! Ja, was wünschen Sie? Was ist Ihnen gefällig? Andrei Filipowitsch, könnte ich wohl jetzt gleich mit seiner Exzellenz ein Gespräch unter vier Augen haben, Andrei Filipowitsch. Was? Das geht natürlich nicht. Ich sage das nämlich alles deswegen, Andrei Filipowitsch, weil ich mich darüber wundere, dass hier niemand diesen Usurpator eines fremden Namens, diesen Schurken entlarvt. Was? Ja, diesen Schurken, Andrei Filippowitsch. Ja, wen belieben Sie denn mit diesem Titel zu bezeichnen? Ich meine eine gewisse Person, Andrei Filippowitsch. Ich ziele damit auf eine gewisse Person, Andrei Filippowitsch. Ich bin im Rechte! Still, seine Exzellenz. Guten Tag und Gott zum Gruß, Leute. Es lebe der Zar und unser geheiligtes russisches Vaterland. Es lebe der Zar. Exzellenz, dass mir der Gedanke gekommen, weshalb wohl die göttliche Vorsehung zwei ganz ähnliche Menschen geschaffen habe, damit nämlich, Exzellenz, die edeldenkende Behörde im Hinblick auf diese Tat der göttlichen Vorsehung den beiden Zwillingen Obdach gewähren könne. Das ist ein sehr guter Gedanke, nicht wahr, Exzellenz? Ein sehr guter Gedanke, fern von aller Freigeisterei. Ich betrachte die edeldenkende Behörde als meinen Vater. Jawohl, Exzellenz, die edeldenkende Behörde und Sie, Exzellenz. Schaff mir das weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Euer Exzellenz, sehen, wie ich mir schon zu bemerken erlaubte, dass dieser ältere Herr Goljatkin nicht richtig ist. Er ist nicht richtig, er kann nicht richtig sein. Und wenn dem so ist, Exzellenz, dann wird es sich vermutlich um eine Fälschung handeln. Gott zum Gruß und einen guten Tag! Gott zum Gruß und einen guten Tag. Gott zum Gruß, Exzellenz, und einen guten Tag. Anton Antonowitsch, ich hoffe, dass wenigstens Sie sich werden bereit finden lassen, mir Gehör zu schenken und von meiner Lage Kenntnis zu nehmen. Von allen zurückgewiesen wende ich mich an Sie. Anton Antonowitsch, bitte erklären Sie mir, wenn es möglich ist. Es wird alles zur rechten Zeit klar werden. Sie werden in kurzer Zeit alles erfahren. Noch heute werden Sie formell von allem unterrichtet werden. Was meinen Sie denn mit formell, Anton Antonowitsch? Warum denn gerade formell? Jakow Petrowitsch, es steht uns beiden nicht zu, über das zu urteilen, was die Behörde für Aber warum denn die Behörde, Anton Antonowitsch? Warum denn die Behörde? Ich sehe keine Ursache, weshalb die Behörde damit belästigt werden sollte, Anton Antonowitsch. Und Ihr treuloses Benehmen einer gewissen Person gegenüber, die bei dieser Behörde beschäftigt ist, die ihr ganzes Vertrauen genießt und die Sie verleumdet und eines Vergehens bezichtigt haben, das Sie sich selbst haben zu Schulden kommen lassen? Hm? Wie nennt man das? Gestatten Sie mir, Sie noch ganz bescheiden zu fragen, Anton Antonowitsch, ist denn all dies seiner Exzellenz bekannt? Aber natürlich, natürlich. Lassen Sie mich aber jetzt in Ruhe. Ich habe jetzt für Sie keine Zeit mehr. Noch heute werden Sie alles erfahren, was Sie zu wissen brauchen. Der sozusagen jüngere Goljatkin, ja, das ist der Richtige. Der sozusagen ältere Goljatkin, eine Fälschung. Das ist der Richtige. Ja, eine Fälschung. Eine Fälschung. Der sozusagen jüngere Goljatkin, das ist der Richtige. Der ältere Goljatkin, eine Fälschung. Der jüngere Goljatkin ist der Richtige. Fälschung. Ja, ja. Fälschung. Der ältere Goljatkin ist der Fälschung. Das ist der Richtige. Eine Fälschung. Ja. Acht Uhr, Herr. Hier ist das Frühstück. Oh. Es regnet. Trag das weg, du Tölpel. Wer will denn dein Frühstück? Es wird einem ja schlecht, wenn man es nur sieht. Schlecht geruht, schlecht verdaut, schlecht geträumt. Es regnet. Sauwetter. Drin und draußen. Den Bart schaben, ja. Und Wasser über sich gießen, abseifen, Zähne bürsten. Ein neues Hemd gar, die gute Uniform. was, es mag auch so hingehen, ohne viel Federlesen. Herr, Herr, hier ist noch der Hut. Und jetzt warten Sie doch. Und der Schirm. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, als ob mir jemand mein Herz mit den Zähnen zerfleischte. Das ist für dich, lieber Freund. Ich danke euer Wohlgeboten von ganzem Herzen. Ich werde dir noch mehr geben. Zu Dienst. Jetzt gleich euer Wohlgeboten. Als Türsteher hört man doch so dieses und jenes, verstehst du? So dieses und jenes, euer Wohlgeboten. Dann rede doch jetzt, hat über mich nichts verlautet. Es scheint, dass bis jetzt vorläufig... Dass vorläufig noch nichts verlautet. Und es ist nichts bekannt, ja? Soweit mir bekannt, nein, bitte, nicht. Bitte besinn dich doch. Und noch einmal zehn. Was denn nun? Zu Diensten, euer Wohlgeboren. Auf Ihren Platz hat sich heute Iwan Semjonowitsch gesetzt. Iwan Semjonowitsch, wirklich so? Ja, Andrei Filippowitsch wies ihn an, sich dahin zu setzen. Wirklich? Wie ist das zugegangen? Das bring heraus, Brüderchen. Um Gottes Willen, bring es heraus, Brüderchen. Bring alles heraus. Ja. Ich werde mich dir dankbar zeigen, mein Lieber. Aber denke nichts Übles, Brüderchen. Zu Diensten. Ich werde gleich hingehen. Aber Sie, euer Wohlgeboren, kommen heute nicht. Herein, ne? Nein, mein Freund, ich bin nur für ein Augenblickchen gekommen. Nur für ein Augenblickchen. Ich wollte nur mal sehen, wie es steht, lieber Freund. Und nachher werde ich mich dir erkenntlich zeigen, mein Lieber. Zu Diensten, euer Wohlgeborene, zu Diensten. Schlimm. Oh, wie schlimm steht jetzt meine Sache. Was hat das alles nur zu bedeuten? Und von wem rührt dieser Streich her? Ich allein, ganz allein muss das herausbekommen. Na, ich weiß schon, von wem dieser Streich her rührt. Ein netter Streich. Sie haben gewiss alles erfahren und ihn darum hingesetzt. Übrigens, was sage ich? Sie haben ihn da hingesetzt. Andrei Filippowitsch ist es gewesen, der ihn da hingesetzt hat, diesen Iwan Semjonowitsch. Aber warum haben Sie eigentlich gerade diesen Iwan Semjonowitsch genommen? Wozu in aller Welt haben Sie den nötig? Als ob Sie nicht hätten irgendeinen anderen nehmen können. Übrigens... Mögen Sie doch hinsetzen, wen Sie da wollen. Es kommt doch immer auf dasselbe hinaus. Ich weiß nur, dass dieser Iwan Semjonowitsch mir längst verdächtig war. Ich habe es schon lange gemerkt. Ein widerwärtiger alter Kerl, ein ekelhaftes Subjekt. Man sagt, er leiht Geld aus und nimmt Prozente wie ein Jude. Ja. Aber da arbeitet auch Wachramejew gegen mich. Das heißt nicht Wachramejew, der ist ja dumm wie ein Espener Balken, dieser Wachramejew, sondern all diese Menschen, die stehen hinter ihm. Arbeiten gegen mich, jeden Halunken Goljatkin eingeschlossen, den sie ja bloß zu demselben Zweck hierher geholt haben. Ich habe ja immer geargwöhnt, dass diese ganze Intrige nicht von so einfacher Art ist. Dasselbe habe ich jüngst zu Christian Iwanowitsch gesagt, meinem Arzte, dass sie sich nämlich verschworen haben, einen Menschen zu morden. Im geistigen Sinne gesprochen, angefangen hat die Sache jedenfalls in dieser Weise bei der Ismailowski-Brücke. Da hat sie angefangen, so hat sie angefangen, an der Fontanka, auf der Ismailowski-Brücke. Und hier liegt das Geld, eine Pastete. Sie haben einen Rubel 10 Kopeken zu zahlen. Meinen Sie mich? Ich habe ja wohl nur eine Pastete genommen. Sie haben 11 genommen. Sie irren sich wohl. Meines Erachtens irren Sie sich. Ich habe ja wohl wirklich nur eine Pastete genommen. Ich habe gezählt, Sie haben 11 Stück genommen. Da Sie sie genommen haben, müssen Sie sie auch bezahlen. Umsonst wird bei uns nichts verabfolgt. Was widerfährt mir da für eine Zauberei? Na, wenn es 11 Stück gewesen sind, meinetwegen, da ist das Geld. Musst du denn gleich rot werden wie ein Krebs? Was ist denn dabei, dass jemand 11 Pasteten gegessen hat? Der Mensch ist eben hungrig gewesen und da hat er 11 Pasteten gegessen. Möge es ihm wohl bekommen. Zu wundern ist dabei nichts und auch, pardon, nichts zu lachen. Da, die ganze Zauberei und des Rätsels Lösung fast gerade hinter dem Rücken des Buffetkellners und mit dem Gesicht nach mir zu in jener Tür, seltsam, die ich bis dann für einen Spiegel gehalten hatte, steht ein Mensch, stehe ich, nein, er, Herr Goljatkin, der Neue, selbst und anscheinend in ganz vorzüglicher Stimmung. Er lächelt mich an, nickt mir mit dem Kopf zu, blinzelt mit den Augen, trippelt ein bisschen mit den Füßen und winkt mir, als habe er etwas sehr Wichtiges mir zu sagen, zu zeigen, mir anzuvertrauen. Es ist doch nur das letzte Stück der 10. Fischpastete, das er in der Hand hält und vor meinen Augen, vor Vergnügen schmatzend, in seinen Mund schiebt, hat er sich für mich ausgegeben, dieser Schurke. Er hat sich vor der Öffentlichkeit nicht gescheut. Ob man ihn wohl sieht, wie es scheint, bemerkt ihn niemand. Gott sei Dank, dass er mich nicht noch viel Ärger kompromittiert hat. So ist ja alles noch einmal gut abgelaufen. Fort. Fort, also fort. Hilf, Hilf, Himmel. Bei jedem Schritt, den ich tue, bei jedem Aufschlagen meines Fußes auf den Granit des Trottoirs, springt aus der Erde ein solcher Herr Goljatkin heraus, vollkommen ähnlich jenem verworfenen, widerwärtigen Menschen. Und alle diese vollkommen ähnlichen Gestalten beginnen sofort nach ihrem Erscheinen einer hinter dem anderen herzulaufen und sie wackeln in einer langen Kette wie eine Reihe von Gänsen hinter mir her. Oh, ich in jeder Hinsicht bedauernswerter, wohin soll ich fliehen? Es ist eine ganz furchtbare Menge solcher vollkommenen Ebenbilder entstanden. Der gesamte Niewski-Prospekt wimmelt von ihnen. Eine ungeheuerliche Störung der Ordnung. Wo ist die Polizei? Man sollte sie alle beim Kragen packen und in ein Schilderhaus sperren. Bleiben Sie doch stehen, Jakob Petrovic. Bleiben Sie doch stehen. Bleiben Sie stehen, Jakob Petrovic. Starr. Eiskalt. Vor Angst. Ach. Will mir nun kein Schritt mehr gelingen. Wo bin ich? Ist das nicht die Ismailowski-Brücke? Und ich stehe hier, ans Geländer geklammert. Der Mond ist aus den Wolken getreten. Dort unten, das trübe, schwarze Wasser der Fontanka. Ich muss ein wenig zu Atem kommen, nachdem ich dermaßen gelaufen bin. Was für eine furchtbare Katastrophe. Wirklich, meine Lage ist schrecklich. Seit der Doktor... Dieser Christian Ivanovic mich völlig im Stich gelassen hat. Er ist dumm wie ein Stück Holz. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihre Kur in einer Änderung Ihrer Lebensgewohnheiten bestehen muss, also Zerstreuung. Ja. Manchmal ein Fläschchen Wein, heitere Gesellschaft, Freunde, Bekannte, Theater, Clubs. Also der eine oder andere Ball, die eine oder andere geneigte Dame. Ja. Das war, na, zu Hause sitzen. Zu Hause sitzen, das taugt nichts. Ja. Für Sie. Für Sie ist das höchst verderblich. Und die Registratoren? Die Kanzleibeamten? Andrei Filipowitsch, Anton Antonowitsch, seine Exzellenz, ich bin von Feinden umgeben. Alles und alle haben sich gegen mich verschworen. Man will mir den gar ausmachen. Ich bin so gänzlich von meinem Unglück ergriffen und erschüttert, dass ich hier auf der Ismailowski-Brücke geradezu übers Geländer springen und mich in den Fluten der Fontanka ertränken möchte. Ja, in der Tat, mein Entschluss ist gefasst. Mir ist doch alles gleich. Was kann mir jetzt noch widerfahren? Aber, Brüderchen, verwirrt's denn gleich zum Äußersten treiben? Wir wollen doch nichts überstürzen. Es gibt immer einen anderen Weg und den einen oder anderen Schritt, der uns ein Stückchen weiterbringt. Hör auf den Rat eines Freundes, das bin ich. Obwohl du mir so viel Unrecht getan und mich recht verkannt hast. Und ich will dir auch den Beweis für meine Freundschaft geben. Erinnerst du dich an jenen Ball beim Staatsrat Berendejew, wo du so kühn eingedrungen bist und so leidenschaftlich alles durcheinander gebracht hast, Damen und Herren geradezu unbändig beiseite stoßend, um die göttliche Klara Olsowjewna, des Staatsratstochter, vor dem Kronleuchter, der herabzustürzen drohte, zu retten. Nun, obwohl sie beinahe in Ohnmacht sank damals, hat sie dir doch deine Heldentat nicht vergessen und seitdem ein fast heiliges Andenken bewahrt. Und deshalb schickt sie dir jetzt diesen rührenden Brief. Höre, edler, meinem Herzen lebenslänglich teurer Mann, ich leide, ich gehe zugrunde, rette mich. Mein Vater und Wohltäter, der Staatsrat Olsufi Iwanowitsch Berendejew, will mich partout jenem anderen Herrn Goljatkin, der ihn ganz umgarnt zu haben scheint, zur Frau geben. Aber er ist mir zuwider, während du... Brüderchen, sag selbst, ob ich nicht wie ein Freund handle, ein wahrer Freund, wenn ich dich von diesem Herzensarguss in Kenntnis setze. Aber höre weiter, ich gehe zugrunde. Man wird mich gewaltsam verheiraten, aber ich habe meinen Entschluss gefasst und sträube mich mit allen Mitteln, die mir die Natur verliehen hat. Erwarte mich mit deinem Wagen heute Punkt 9 Uhr vor den Fenstern von Olsufi Iwanowitsch Wohnung. Ich werde herauskommen und wir werden fliehen. Es gibt ja auch noch andere Stellen im Staatsdienst, wo man dem Vaterlande Nutzen bringen kann. Und was will ein bescheidenes, ja hässliches Äußere besagen, wo Geist, starke Empfindung und angenehme Manieren fesseln. In jedem Falle denke daran, mein Freund, dass die Unschuld schon durch ihre Unschuld stark ist. Lebe wohl, erwarte mich mit dem Wagen vor der Haustür pünktlich um 2 Uhr nachts. Werde ich mich in den Schutz deiner Umarmung flüchten, dein bis zum Grabe, Klara Olsowjewna. Und nun? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Was soll ich wohl tun? Wie soll ich in der jetzigen kritischen Lage vorgehen, das ist die Frage. Wie soll ich vorgehen? Herr, du mein Gott, muss das alles passieren? Muss auch das alles noch passieren? Wäre das nicht passiert, wäre gerade das nicht passiert, dann hätte sich noch alles in Ordnung bringen lassen. Kutscher! Hey! Kutscher! Hierher! Ja, hierher! Steig ein, Brüderchen, steig ein. Ja, so, das lob ich mir. Fahr zu, Kutscher, fahr zu. Und flink zur Schestilowotschnaja-Straße. Das ist ja nun gar nicht das Richtige, ganz und gar nicht das Richtige. Auf was für Unsinn lässt du dich da ein, du Dummkopf? Du bist ja geradezu ein Selbstmörder. Das ist ganz und gar nicht das Richtige. Da siehst du nun, du verworfener Mensch, da siehst du nun, wie die Sache jetzt läuft. Du wirst das Nötige besorgen müssen, Brüderchen, aber beeil dich. Wo soll ich nur bleiben? Was soll ich nur anfangen? Wozu bin ich noch zu gebrauchen? Wozu bist du jetzt noch zu gebrauchen, du armer Teufel, du unwürdiges Subjekt? Nun, was soll jetzt werden? Ja, Herr, was macht ihr denn bloß für ein Gesicht? Petruschka, ich möchte dir sagen, mein Lieber, dass unser wechselseitiges Verhältnis jetzt zu Ende ist. So? Ja. Ja, was kann man da machen, Herr? So wird es wohl sein. Ja, ich bitte dich noch um einen einzigen Dienst, mein Lieber, um einen letzten Dienst. Sei mir beim Umkleiden behilflich, mein Freund, und lege mir meinen Uniformrock zurecht. Auch andere Beinkleider und Bettlaken, Bettdecken, Kissen. Ja, soll ich alles in ein Bündel zusammenbinden? Ja, mein Freund, ja. Meinetwegen binde es in ein Bündel zusammen. Wer weiß, was uns noch begegnen kann. Ja, wollen Sie weit wegfahren? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, mein Freund, das weiß ich selbst noch nicht. Da wollen Sie denn gleich wegfahren? Ja, mein Freund, ja. Es ist ein Umstand eingetreten, der es erforderlich macht. Aha. Ja, so ist das, mein Freund, ja, so ist das. Ich weiß Bescheid, Herr. Da bei uns im Regiment, da kam mit einem Leutnant dasselbe vor. So? Er entführte eine Gutsbesitzerstochter. Entführte, wie mein Lieber, du... Ja, er entführte sie. Und in einem anderen Dorfe ließen sie sich trauen. Es fand zwar eine Verfolgung statt, aber der Fürst nahm für sie Partei. So. Ja, der selige Fürst. Na, und dann wurde die Sache gütlich beigelegt. So, sie ließen sich trauen. Ja, wie kommst du denn darauf, mein Lieber? Woher weißt du denn das? Ja, das kann man schon wissen. Die ganze Welt ist voll von Gerüchten. Ja, wir wissen alles. Ja, ja. Naja, also... Du hast hier dein Geld und dein Zeugnis. Jetzt wollen wir uns küssen, lieber Freund, und voneinander Abschied nehmen. Ja, lebt wohl. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Und gute Reise, Herr. Wie kann man jetzt reisen? Bei solcher Nässe? Tauwetter mit Schnee und Regen, schauderhaft. Da holt sich ja jeder Mensch den Tod. Ja, du mein Gott. Und wo soll ich jetzt einen Wagen herbekommen? Da an der Ecke ist, wie es scheint, etwas Schwärzliches zu sehen. Wir wollen mal zusehen und es untersuchen. Komm, Brüderchen, hier sind wir. Herr, du mein Gott. Schon den Wagen nehmen. Wir dürfen das Fräulein nicht warten lassen. Los, Kutscher, los! Ich muss einen Wagen nehmen. Also nimm einen Wagen und lass ihn bei ihr vorfahren, sonst macht sie sich die Füßchen nass, wenn kein Wagen da ist. Ja. Wer hätte das gedacht? Oh weh, mein Fräulein, oh weh. Mein gnädiges Fräulein, das ist nun ein Mädchen von gesitteter Aufführung. Das ist nun unser vielgelobtes Dämchen. Vorzüglich, gnädiges Fräulein, vorzüglich, das muss man sagen. Oh, das kommt alles von der unmoralischen Erziehung her. Wenn ich das jetzt alles überlege und erwäge, so sehe ich, dass es von nichts anderem herkommt als von der Sittenlosigkeit. Ja, Mann, hätte dieses Mädchen von klein auf und hätte ihr auch manchmal die Rute zu kosten geben sollen. Aber stattdessen... haben Sie mit Konfekt allerlei Süßigkeiten vollgestopft. Na, freut euch. Jetzt heißt es nun, sei mit einem Wagen um die und die Stunde vor dem Fenster und singe ein gefühlvolles spanisches Liedchen. Ich erwarte dich und weiß, dass du mich liebst. Ich will mit dir fliehen und wir wollen zusammen in einer Hütte leben. Das geht doch nicht. Das geht doch schließlich nicht. Warum denn auch? Wozu? Was liegt für eine Nötigung vor? Mag sie doch denjenigen heiraten, den zu heiraten ihr gebührt und ihr vom Schicksal bestimmt ist, dann ist die Sache erledigt. Ich bin ein Mann in amtlicher Stellung. Ich kann für eine solche Tat meine Stellung verlieren. Vor Gericht kann ich deswegen kommen, mein gnädiges Fräulein. So steht die Sache, wenn Sie es noch nicht gewusst haben. Da geht ein Mensch zugrunde. Da verschwindet ein Mensch vollständig und vermag sich nicht zu behaupten. Wie kann da von Hochzeit die Rede sein? Und wie wird das alles enden? Wie soll ich das jetzt alles einrichten? Ich würde viel darum geben, wenn ich das wüsste. Und warum ausgerechnet Petruschka Anlass hatte, sich hineinzumischen? Was geht ihn die Sache an? Was braucht der Halunke, sich damit abzugeben? Ich kann es nicht tun, gnädiges Fräulein. Schlechterdings nicht. Um keinen Preis. All meinen Feinden zum Trotz. Da sind wir. Schnell, Brüderchen, schnell. Hinter dem Holzstoß musst du dich verbergen. Sieh zu, dass du immer in seinem Schatten bleibst. Ich gehe indes das Fräulein verständigen. Ja, so ist das, mein Fräulein, wenn Sie es wissen wollen. Und in einer Hütte, mein Fräulein. In einer Hütte lebt in unserem Zeitalter niemand. So ist das. Und ohne Moralität kann man in unserem Zeitalter der Industrie nichts erreichen, mein Fräulein. Dafür dienen Sie jetzt selbst als trauriges Beispiel. Moralität, mein Fräulein, das bedeutet zu Hause sitzen, seinen Vater ehren und nicht vorzeitig an Freier denken. Die Freier, mein Fräulein, werden sich schon zur rechten Zeit finden. So ist das. Gewiss, man muss unstreitig auch allerlei Fertigkeiten, Kenntnisse besitzen, bisschen Klavier spielen. Französisch sprechen, Geschichte, Geographie, Religion, Rechnen. Ja, so ist das. Dazu kommt noch die Küche. Zu dem Wissensgebiete eines jeden wohlgesitteten Mädchens gehört unbedingt auch die Küche. Aber was wird aus Ihnen? Erstens, mein schönes, gnädiges Fräulein, wird man Sie nicht so einfach davonlassen, sondern eine Verfolgung veranstalten. Das meinte sogar Petruschka, der Tölpel. Und Sie? Wenn man sie attrapiert hat, sie wird man in ein Kloster stecken. Ja, was dann, mein Fräulein? Was befehlen Sie mir dann zu tun? Befehlen Sie mir, mein Fräulein, nach Anweisung einiger dummer Romane auf einen nahegelegenen Hügel zu gehen und nach den kalten Mauern Ihres Gefängnisses hinblickend in Tränen zu zerfließen und schließlich so zu sterben, gemäß den Vorschriften einiger verdrehter deutscher Dichter und Romanschriftsteller? Ja, mein Fräulein? Nein, mein Fräulein, daraus wird nichts. Ich will die Sache lieber von einer anderen Seite angreifen. Das wird nämlich das Beste sein. Und zwar folgendermaßen, ich werde ganz einfach unbeteiligter Beobachter sein, weiter nichts. Ich bin nur ein Beobachter, eine unbeteiligte Person. Dann mag sich dort im Hause begeben, was da will. Ich trage keine Schuld daran. So ist das. Ja, ja, so soll das jetzt sein. Vielleicht gestaltet sich schließlich alles noch gut. Und ich bin auf diese Art dem Unheil entronnen. Wenn sich doch alles gut gestalten wollte. Da ist er ja. Mein Gott. Mein Gott, alle Fenster im Haus sind aufgestoßen worden. Und sie sind hell erleuchtet und die Vorhänge sind zurückgeschlagen. Ganze Gruppen von Menschen drängen sich im Licht und blicken ins Dunkel hinaus und scheinen hier im Hof irgendwas zu suchen. Immer mehr Gestalten werden sichtbar. Was für eine sonderbare Bewegung. Zu spät. Zu spät. Jakob Petrowitsch, Jakob Petrowitsch, Sie hier? Sie werden sich erkälten, es ist hier kalt. Jakob Petrowitsch, bitte kommen Sie doch in die Wohnung. Wir alle erwarten Sie. Machen Sie uns nein, die Freude. Nein, Jakob Petrowitsch, sehen Sie, ich würde am besten tun, wenn ich würde am besten nach Hause gehen, Jakob Petrowitsch. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, unter keinen Umständen kommen was, Sie. Was soll das? Was soll das? Wie wird es mir jetzt ergehen? Selbstverständlich werde ich alles frei heraussagen, mit einer Aufrichtigkeit, die von vornehmer Gesinnung zeugt. So und so und so weiter. Oh, schieb ihn nur zur Tür herein und setzt ihn da auf Olsufi Ivanovich Lehnstuhl. Klara. Klara Olsufjewna. So blass. So matt und traurig. Warum nur in weiß gekleidet? Überhaupt sind die meisten Leute hier ganz in weiß. Die Herren Bassavriukov, hierher. Biegen Sie ihm die Arme auf den Rücken. Ja. Halten Sie seine Hände fest. So, ja. von hinten. Gut. Sehr gut. Und ziehen Sie ihm nun die Jacke über. Ja, Schurke. Ich lasse mir diese Bezeichnung gefallen. Verworfener Mensch. Ja, meinetwegen auch das. Festbinden, festbinden, die Gürtel nach vorn und fest verschnüren. Exzellenz, Exzellenz! Titularrat Goljatkin, Exzellenz, der richtige Goljatkin. Exzellenz, ich nehme die Behörde zu meinem Vater an. Ich selbst werde mich von dieser Angelegenheit ganz zurückziehen und beschützen Sie mich vor meinem Feinde, das wollte ich sagen. Ich nehme meinen hohen Vorgesetzten zu meinem Vater an. Ja, beschützen Sie mich. Ich flehe darum mit Tränen und dass solche Bestrebungen unterstützt werden müssten. Exzellenz, Exzellenz! Durch Annahme eines fremden Namens kann in unserem Zeitalter niemand nach oben kommen. Er ist ein gemeiner, verworfener Mensch, Exzellenz. Ja, ich deute da mit dem Kopf sehen Sie auf eine bestimmte Person hin. Er kommt! Er kommt! Wer kommt hin? Es ist Zeit! Erheben wir uns! Mein Gott, mein Gott, gib mir festen Mut bei der unergründlichen Tiefe meines Unglücks, dass ich verloren bin, ganz vernichtet. Daran kann kein Zweifel mehr bestehen und das liegt ja ganz im natürlichen Laufe der Dinge. Es kann eben nicht anders sein. Wollen Sie nicht bald fahren, Herr? Ich weiß nicht, guter Kutscher, ich werde wohl bald fahren, mein Freund, sehr bald, sehr bald. Warte noch ein bisschen. Welch eine Stille. Genauso wie in einer Familie, bevor einer eine weite Reise antritt. Man brauchte jetzt nur aufzustehen und zu beten. Das ist Christian Iwanowitsch Rutenspitz, Doktor der Medizin und Chirurgie. Ihr alter Bekannter, Jakob Petrowitsch. Ich hoffe, dass darin nichts Anstößiges liegt. Nichts, was der Behörde zu strengem Verfahren gegen mich Anlass geben oder die allgemeine Aufmerksamkeit mit Bezug auf meine amtliche Stellung erregen könnte. Nein, nein, nein, das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu bedeuten. Ihr alter Freund, vertraut. Fürchten Sie nicht. Ihr alter Freund, das ist Christian Iwanowitsch Rutenspitz. Christian Iwanowitsch Rutenspitz. In diesem Fall bin ich bereit. Ich vertraue mich ganz Christian Iwanowitsch an. Ich lege mein Schicksal in seine Hände. Adieu, Jakob Petrowitsch, adieu! Adieu! Ha ha ha ha! Seltsam. Das Blut pocht mir wie eine heiße Quelle im Kopfe. Und ich fühle einen dumpfen Schmerz im Herzen. Es ist drückend heiß. Ich würde mir gern die Kleider aufknöpfen, meine Brust entblößen, sie mit Schnee beschütten und mit kaltem Wasser begießen. Aber jetzt ist mir, als säße ich in einem Wagen und führe auf einem mir unbekannten Wege dahin. Rechts und links liegt schwarzer Wald. Alles ist öde und menschenleer. Auf einmal sehe ich starr vor Schreck zwei feurige Augen, die mich aus der Dunkelheit anblicken, und sie funkeln in boshafter, teuflischer Freude. Wer ist das? Jedenfalls nicht Christian Iwanowitsch. Oder ist er es doch? Ja, er ist es. Es ist Christian Iwanowitsch, aber nicht der frühere, sondern ein anderer Christian Iwanowitsch. Das ist ein entsetzlicher Christian Iwanowitsch. Christian Iwanowitsch. Christian Iwanowitsch, ich glaube, es fehlt mir nichts, Christian Iwanowitsch. Sie bekommen vom Staate freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Bedienung. Das ist mehr, als Sie verdienen. Mein Kopf. Oh weh. Das habe ich schon längst geahnt. Das waren Die Abenteuer des Herrn Goljatkin. Ein szenischer Monolog nach Dostojewskis Doppelgänger aus dem Russischen übertragen von Hermann Röhl. Den Herrn Goljatkin und alle ihn umgebenden Figuren sprach Martin Reinke. Ton und Schnitt Johannes Karstens und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Alexander Schumacher. Manuskript und Regie Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.